Im Zusammenhang damit, dass die Übung der USA und Südkoreas für Spezialoperation gegen die DVK ganz gefährlich durchgeführt wird, veröffentlichte kürzlich der Sprecher des Generalverbandes der China-Koreaner eine Stellungnahme mit dem Titel »Die USA und Südkorea sollen mit den Kriegsmachenschaften sofort aufhören«. Die Vorsitzende des Verbandes der koreanischen Jugend in China betonte in ihrer Stellungnahme vom 12. April, dass die Koreaner, die sich mit festem Willen zum Konfrontationskampf gegen die USA erhoben haben, den endgültigen Sieg erringen werden.